langsam und ganz rot, verbreitet sich kreischend, flimmernd. Und ein Sand ist gegen mich, er versucht mich zu verschüttern. Doch ich bin schnell, dein Sand wird immer mehr. Und ich glaube, er wird auch immer dunkler, dunkler, ganz schwarz dein Sand. Immer dunkler, dunkler, ganz schwarz dein Sand.